die meinen Verstand rauben. Wir erzählen unsere Zeit, gehen wir gestern zu weit. Darum werde ich die Hände heben und das System nicht ergeben. Denn das System nicht ergeben. Zeit!